Kein Name, denn niemand weiß, was ihn erwartet. Keiner weiß, wie es weitergeht. Niemand weiß, was ihn erwartet. Niemand weiß, wie es weitergeht. Und du liest jeden Tag dein Horoskop, auch wenn gar nichts darin steht. Tut mir leid, doch das musste jetzt sein. Ja, ich bin die Ärzte und ich bin allein. Jetzt teilen wir die Kohle nicht mehr durch drei. Denn ich bin die Ärzte und ich bin allein. Ja, Bela, das ist jetzt lustig, oder? Bela? Bela? Oh Gott, was habe ich getan? So will ich nicht leben.